Die Orestie nach der Tragödientrilogie von Aeschylus aus dem Griechischen von Walter Jens. Dies ist nun das 10. Jahr, das verging, seit Trojas großer Feind Agamemnon der Fürst aufbrach aus unserem Land, aufbrach mit 1000 Schiffen aus Argos. Wir aber, wir blieben hier. Das Alter ließ uns zurück. Greise sind wir. Wir stützen den Leib auf den Stock, den kindischen das Leib. Das Mark im Körper des Kindes ist gleich dem Mark des Greises. In keinem von beiden ist Kraft. Dreifüßig sucht der Greis seinen Weg, nicht stärker als ein schwächliches Kind. Wie ein Traumbild bei Tage. Schleicht er dahin. Sei still. Still! Die Königin, sie kommt aus dem Palast. O Herrin, deiner Macht nahe ich in Ehrerbietung, denn so ist es recht, die Frau des Herrschers zu verehren, wenn der Thron verwaist ist. Du gehst zum Opfer, sehe ich. Was ist geschehen? Ich hörte gerne, ob du Gutes oder Schlimmes in Erfahrung brachtest. Mit einer guten Kunde, heißt es im Sprichwort, soll das Morgenrot erscheinen, wenn die Nacht vorüberging. So hört die Freudenbotschaft über alle Hoffnung groß. Die Griechen haben Troja eingenommen. Was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Dass Troja unser ist, spreche ich nicht klar. Was hast du für Beweise? Dieses Zeichen. Es gibt eins, ja. Ich sah den Feuerstrahl, der uns von Troja Siegesnachricht bringt. Das Flammenzeichen habe ich gesehen. Vielleicht hast du ein Trugbild wahrgenommen. Schlaftrunkenen Sinnen würde ich niemals Glauben schenken. Vielleicht hatte ich auch ein Gerücht betört. Du tadelst mich, als wäre ich ein kleines Kind. Wann aber fiel die Stadt? In dieser Nacht, die diesen Tag gebar, seit heute, wohnen Griechen in den troischen Palästen. Der Krieg ist aus. Sie sind befreit von Nässe, Sturm und feuchten Tau. Sie brauchen jetzt nicht mehr im Freien lagern. Nein, wachenlos und glücklich schlafen sie die ganze Nacht. Wenn sie die Götter der Besiegten und die Tempel dort im Land, das sie eroberten, in Ehren halten, dann könnte es sein, dass aus den Siegern nicht Besiegte werden. Leicht wird ein Heer aus Beutegier verführt, auch das Verwehrte anzutasten. Wo bliebe fern denn unseren solche Lust? Noch sind sie nicht zurück. Der zweiten Fahrt durchs Meer bedarf es noch, ehe man von Rettung sprechen kann. Wenn ohne Frevelschuld das Heer nach Hause kommt, wenn es nicht abermals ein böses Schicksal trifft, erst dann ist alles gut. So denke ich. Ich. Eine Frau. O Herrin, weise wie ein Mann hast du gesprochen. Ich aber rüste mich, die Götter anzurufen. Der allzu große Sieg ist schwer nur zu ertragen. Leicht schleudert hernieder Gott den Blitz seiner Rache. Ich selbst entscheide mich lieber für kleines, neidloses Glück. Nicht als ein Städtezerstörer möchte ich leben. Nicht als ein Sklave beute der Sieger die Tage verbringen. Im Maß nur ist Segen. Gut war die Botschaft des Feuers. Die Trojas Ende uns verkündet hat. Doch ob sie wahr ist, weiß niemand. Vielleicht ist alles nur Täuschung des Gottes. Vielleicht ist alles ein Trug nur des Weibes, denn wankelmütig ist der Frau. Gleich werden wir es wissen, ob das Feuerzeichen wahrhaft uns erschien oder ob es ein Traum gewesen ist, der unsere Sinne trug. Gerade sehe ich von der Küste her den Boten kommen, mit Ölbaumzweigen das Gesicht beschattet. O väterliche Erde! Argos! Heimatland! Im Licht des 10. Jahres. Endlich komm ich heim. Gar manche Hoffnung brach, solange ich fort war. Aber eine trug mich nicht. Nie hätte ich je geglaubt, im Heimatland, bedeckt von Argos Erde, einst ein Grab zu finden. Wo sei gegrüßt, du Erde, Licht der Sonne, sei gegrüßt, o Götter ihr des Lichts, mit hellen Augen mögt ihr würdig unseren Herrn empfangen jetzt, der heimkehrt nach so langer Zeit. Er kommt, euch Licht zu bringen in der Nacht, euch Götter und euch allen hier. Ihr Bürger, begrüßt ihn freundlich, denn so ziemt es sich, da er mit Gottes Spaten Trojas Felder pflügte und die Stadt bis auf den Grund zerstörte. Selbst die Altäre und die Göttertempel sind nicht mehr. Verwüstet war des ganzen Landes Saat. So unterjochte Agamemnon Trojas Stadt, der Sohn des Atreus, unser großer Herr. Vom Glück begleitet, kehrt er heim und wehrt, geehrt zu werden, wie kein anderer Mensch. Ja, alles ist zu einem guten Ende jetzt gebracht. Freilich, dass in so langer Zeit das Glück und Unglück wechselte, darf niemand Wunder nehmen. Oh Gott, wenn ich die Mühsal nennen wollte. All die Lasten, das harte Lager und die Enge auf dem Schiff. Den Hunger und die Wachen vor dem Angesicht des Feinds. Den Regen und den Tau, der aus den Wiesen stieg. Die Uniform zerfetzt, das Ungeziefer in den Haaren. Und dann den Winter, der so kalt war, dass die Vögel starben. Und dann den Schnee. Und andererseits im Sommer Hitze, wenn in Mittagsglut das wellenlose Meer zu schlafen schien. Allein, was klag ich noch? Die Mühsal ist vorbei. Wobei für die auch, die gefallen sind und nie mehr sich erheben werden. Ich will sie euch nicht nennen, die Gefallenen. Ich lebe ja und wage mich nicht mit ihrem Los belasten. Mich kümmert nicht mehr das vergangene Missgeschick. Der Vorteil überwiegt für uns den Rest des Griechenheers. Vergangenes Leid kann nichts dagegen tun. Der Krieg ist aus! Gelobt sei Gottes Gnade, die uns siegen half. Du hast mich überzeugt mit deinem Wort. Doch schäme ich mich deshalb nicht. Zum Lernen sind auch Greise jung genug. Ich freue mich, dass ihr zurückgekommen seid. Am meisten aber wird sich dieses Haus und Klytämnestra freuen. Oh, meine Königin! Sei still, mein Freund. Du brauchst mir nichts zu sagen. Vor Freude habe ich längst schon aufgejauchzt, als mir der Wächter von dem Feuerzeichen Kunde gab und meldete, dass Troja fiel. Vom König selbst werde ich in Kürze alles hören. Schon mache ich mich bereit, um meinen Herrn, der heimkehrt, zu begrüßen, wie er es verdient. Was gäbe es Schöneres für eine Frau, als jenes Tageslicht zu schauen, da sie dem gottgeretteten, vom Krieg befreiten Mann die Türen seines Hauses öffnet. Auf nun, melde meinem Herrn, so schnell als möglich soll er kommen, denn es wartet auf ihn schon die Sehnsucht seines Volks. Ein treues Weib wird er im Hause finden, so treu, wie er es einst verließ, des Hauses Wächterin, ihm gut, jedoch den bösen Feind. Sie blieb sich treu, hat nichts verändert, nicht einmal ein Siegel ist erbrochen in der langen Zeit. Mein Ruf ist ohne Tadel. Lust mit einem anderen Mann ist mir so fremd wie der Gebrauch des Schwerts. So darf ich sprechen, stolz und kühn, weil es die Wahrheit ist. Sie hat es selbst gesagt. Du, Bote, hast's gehört. Das Wort war klar. Drum geh und melde es unserem Herrn. Wir warten, um ihn würdig zu empfangen. Gott. Gott, wer du auch bist, wenn es dir lieb ist, so genannt zu werden, will ich dich gern so nennen. Nichts ist dir vergleichbar, Gott, wenn ich alles bedenke, außer dir selbst. So nenne ich dich Gott, um die Last des vergeblichen Lebens von mir zu werfen. Denn Gott verständig zu preisen, bedeutet vernünftig zu sein. Er führt die Menschen zum Denken. Dem Leiden lässt er die Einsicht folgen. Wenn auch die Sorge quälend statt Schlafes neben dem Herzen steht, am Ende kommt Klarheit auch zu dem, der sich sträubt. Göttliche Gnade steuert gewaltig und ernst das Schicksal der Menschen. Der König! Agamemnon! Laut auf dem Wagen, zieh da ein! Doch hinten, auf dem Wagen, wer ist die schwarz verhüllte Frau? Eine Sklavin? Mein König! Trojas Besieger! Du Sohn des Atreus! Wie rede ich dich an? Wie soll ich dich ehren mit rechtem Maß? Aus innerstem Herzen grüße ich dich. Du wirst, ich weiß, mit der Zeit schon erkennen, wer deine Stadt, solange du fort warst, gut verwaltet hat und wer nicht. Zuerst geziemt es sich, die Heimat und des Landes Götter anzusprechen, denen ich's verdanke, dass ich Trojas Stadt gewann und glücklich heimkam. Nur noch am Rauch ist Troja zu erkennen und am Winde des Verderbens, der darüber streicht, und an der Asche, die allein vom alten Reichtum zeugt. Dank sei den Göttern. Ewig Dank. In ihrem Zeichen bin ich heimgekehrt. Genug von diesem. Lasst mich jetzt hineingehen in das Haus, den lang entbehrten heimatlichen Hirt betreten. Der Sieg, der mir bis hierhin folgte, aber bleibt mir auch in Zukunft treu. Nicht schäme ich mich mehr, ihr Männer, Argos Älteste, in aller Offenheit vor euch zu sagen, wie ich meinen Gatten liebe. Mit der Zeit verliert sich ja die Scheu den Menschen und sie sprechen klar. Nicht, was mir andere sagten, will ich dir erzählen, Herr. Mein eigenes, unglückseliges Los, wie es mir ging, solange du in Troja warst, sollst du erfahren. Hört, schon, dass die Frau allein und einsam ohne ihren Mann zu Hause sitzt, ist jammervoll und schlimm. Gerüchte hört sie. Eins, ein zweites, viele, alle widersprechen sich. Es kommt ein Mann, ein zweiter, viele, alles Unglücksboten. Das Leiden schreit im Haus und hört nicht wieder auf. Wenn Agamemnon so viel Wunden hätte, wie es die Gerüchte Tag für Tag mir hinterbrachten, er wäre mehr durchlöchert als ein Netz. Um dieser Leiden willen, dieser unerträglichen Gedanken, habe ich mir mehr als einmal eine Schlinge um den Hals gelegt. Es waren andere, die sie dann lösten, ohne dass ich's wollte. Aus diesen Gründen steht auch unser Kind nicht neben mir. Orest, ich spüre, dass du ihn vermisst. Jedoch sei nicht erstaunt. Ein treuer Freund, dein Kampfgenoss, der Phokastrophius, zieht ihn uns auf. Er hat mir häufig die Gefahr genannt, die uns bedrohte, und es ratsam scheinen ließ, Orest in Sicherheit zu bringen. Du warst doch in Gefahr, und hier kommt jeden Tag ein Umschwung sich vollziehen. Es ist ja Menschenbrauch, den umzustoßen, den man fallen sieht. So folgte ich dem Strophius aus Sorge, nicht aus List. Du kannst mir es glauben. Mir aber sind die Tränen ausgetrocknet. Leer der Quell, kein Tropfen Wasser auf dem Grund. Die Augen schmerzen mich, sie haben allzu lange wachen müssen in den Nächten, wenn ich auf das Feuerzeichen wartete. Das Zeichen, das nicht kommen wollte. Und wenn ich einschlief, weckte mich im Traum sogleich das leise Surren einer Mücke. Zartes Schwirren schon genügte, um mich hochzuschrecken. Es war die Angst um dich. Ich sah dich so viel leiden, wie du in so kurzer Schlafzeit gar nicht leiden konntest. Doch es ist überstanden. Und der treue Wachhund hier in deinem Haus hat ausgelitten. Komm und lass mich jetzt dich preisen, als das Ankertau das Schiffen Rettung bringt und als das Fundament des Hauses, als des Vaters einzig liebes Kind und als das Land, das zu Gestrandeten die Hoffnung trägt. Lass mich dich nennen, schöner Tag, der nach den Stürmen herrlich neu erstrahlt. Lass mich dich nennen, Flut und Quell, dem Wanderer Segen, der vom Durst gepeinigt ist. Oh, herrlich ist's, wenn man der Not entkam. So, mein Gebieter, spreche ich dich an. Der Neid sei fern. Denn schlimm genug war, was vergangen ist. Jetzt aber, liebes Haupt, steig du herab vom Wagen. Komm, doch tritt nicht auf den Boden mit dem Fuß, der Trojas Stadt zertrat. Ihr Mägde, auf! Habt ihr vergessen, dass euch aufgetragen ist, den Boden hier mit Decken zu belegen? Aus Purpur sei der Weg, der ihn, den kaum Erwarteten, ins Haus zurückgeleitet. Du, Klytämnestra, Wächter meines Hauses, hast der langen Trennung wohl entsprechend lang die Rede ausgedehnt. Ein Lob jedoch ist nur ein Lob, wenn es ein Fremder spricht, das merke wohl. Auch will ich nicht verzärtelt werden nach der Art der Frauen. Ich liebe nicht das allzu demutsvolle Wort. Barbarenohren mögen sich an Schmeicheleien freuen. Und schließlich mach mir nicht den Weg verhasst, indem du Purpurdecken drüberlegst. So soll man nur die Götter ehren. Ich aber bin ein Mensch und habe Angst, auf diesen bunten Teppich in mein Haus zu gehen. Ich will als Mensch, nicht als ein Gott in Ehren sein. Auch ohne Gold und Purpur bin ich hochberühmt. Ich weiß, sich nicht zu überheben ist das Beste, was die Götter schenken. Zu preisen ist nur der, der bis zum Tod im Seelenfrieden lebt. So scheint's mir recht. So will ich's halten. Oh, sprich nicht so, mein Herr. Erfüll mir meinen Wunsch. Du weißt, ich bleib bei dem, was ich gesagt. Aus Furcht nur hast du es dem Gott gelobt, nicht diesen Purpur zu betreten. Mein Vorsatz war gut überlegt, bedenke das. Was meinst du, würde Priamos in deiner Lage tun? Der hätte keine Scheu, den Purpurteppich zu betreten. Und du hast Angst, dass dich die Menschen tadeln? Oh, viel vermag die Stimme, die im Volke geht. Man sieht nicht auf zu dem, der nicht beneidet wird. Es ziemt sich nicht für eine Frau, den Streit zu suchen. Jedoch dem Glücklichen geziemt's, besiegt zu werden. So viel liegt dir an diesem Sieg? Gib nach. Du bleibst der Herr, wenn du mir willig weichst. Nun gut, wenn du es willst. So löst mir nur die Spangen meiner Schuh. O, möchten neidlos eure Augen auf mich sehen, ihr Götter, wenn ich jetzt den Purpurfries betrete. Noch eines aber, Klytämnestra. Das Mädchen hier, das schweigend auf dem Wagen sitzt, das bringe freundlich mir ins Haus. Die Götter lieben den, der auch als Sieger milde sich verhält. Von allen Schätzen, die ich mir erworben, ist das Mädchen mir der kostbarste. Vom Heer geschenkt und mir gefolgt bis hier. Ich aber, dir gehorchend, gehe jetzt auf Purpurstufen in das Haus. Er geht hinein. Er geht. Er geht. Die Tür hat sich geschlossen. Jetzt, oh Gott, Gott, du Vollender, höre mein Gebet. Es soll geschehen, was du willst. Es soll geschehen, was geschehen. Thank you. Schlimmes, Prophezeit. Ich will ihn nicht hören, den Sang. Die Prophetie, ich will sie nicht hören. Aber sie siegt. Nichts bringt sie zum Schweigen. Nicht der Mut, nicht der Mut sitzt hoch auf dem Thron meines Herzens. Und die Furcht ist kein Traum. Nicht auszuspeien vermag ich die Angst. 10 Jahre sind's her, dass sie gingen. Bei Troja ankerten sie. Bei Troja blieben die Schiffe. Doch heute sind sie wiedergekommen. Sie kehrten heute zurück. Ich hab sie gesehen. Und dennoch singt mein Herz den Trauergesang. Der Mut der Hoffnung ist hin. Das Schicksal kommt nah, steht es bevor. Mein Herz kreist im Wirbel prophetischer Ahnung. Vergeblich bete ich zu Gott. Im Dunkel seufzt meine Seele. Schmerz hat sie gepackt. Und nicht mehr hofft sie auf Gutes. In hellen Flammen steht mein Sinn. Kassandra! Die Königin? Was ist geschehen? Warum kommt sie zurück? Sie ruft die Sklavin auf dem Wagen. Kassandra. Komm nun! Kassandra! Steig herab! Ja, du! Denn Gott in seiner Gnade hat es dir erlaubt, mit allen Dienern jetzt zum heiligen Altar zu treten und am Opfermahle teilzuhaben. Drum steig herab von deinem Wagen. Überheb dich nicht. Du sollst im Hause alles haben, was du brauchst. Oh, weh. Oh, weh. Sprach sie nicht deutlich? Hast du nicht gehört? Im Schicksalsnetz gefangen kannst du nicht entfliehen. Auf, folge ihr. Es bleibt dir keine andere Wahl. Willst du denn wirklich nicht? Kassandra! Du musst ihr folgen, denn sie will dein Bestes, glaub's. Gehorch und steig herab von deinem Sitz. Oh, weh. Weh. Ich habe keine Zeit, hier vor der Tür zu schwatzen. Schon ist das Lamm bereit zur Opferung im Hause drinnen auf dem Herd. Willst du dabei sein? Nun, so zögere nicht. Und wenn du meine Worte nicht verstehst, dann sprich nur nach Barbarensitte mit der Hand. Oh, weh, weh! Scheint der Fremden tut ein Dolmetschnot. Wie ein frisch gefangenes Wild führt sie sich auf. Oh nein, nicht wie ein Wild. Von Sinnen ist sie nur und hört auf nichts als ihren eigenen Unverstand. Die Heimat steht ihr noch zu deutlich vor den Augen. Troja, das wir jüngst eroberten. Sie hat noch nicht gelernt, dem Zügel zu gehorchen. Doch Gemach, bald wird sie Schaum und Blut ausspucken und gehorsam sein. Mir aber kränkt sie Ehre, länger auf sie einzureden. Die Herrin geht hinein. Sie dreht sich nicht mehr um. Doch ich hab Mitleid mit dir Armen, kenn keinen Zorn. Drum rate ich dir noch einmal. Geh hinein, beug dich dem Zwang, steig ab von deinem Wagen, füge dich dem Joch. Oh weh, oh weh, Apollo, Apoll! Stöhnst du so? Und du rufst den Gott, es ziemt sich nicht, ihm Klagelieder zuzurufen. Oh weh, ach, Apollo, Apoll! Mit frevelhaftem Schrei ruft sie zum zweiten Mal den Gott, Apoll, dem keine Klage nahe darf. Apoll, Apollo, führe du der Wege, aber mein Vernichter, oh, wohin hast du mich geführt? In welches Haus? In Agamemnons Haus. Wenn du's nicht weißt, so sag ich's dir. Denn es ist wahr. Verhasst. Verhasst das Haus. Es weiß zu viel. Da, ein abgeschlagenes Haupt. Und dort, das Blut im Opferbecken. Das Blut von einem Mann. Und blutbespritzter Boden auch. Weh, weh! So findig wie ein Spürhund auf der Fährte ist die Fremde. Schon wittert sie, wonach sie forschte. Mord! Oh, Unglückselige, was tust du da? Den eigenen Gemahl. Den Ehemann lockst du ins Bad? Wie führe ich's zu Ende? In Kürze ist die Tat geschehen. Schon streckt die Hand sie aus. Und jetzt die andere! Was willst du? Ich verstehe dich nicht. Du sprichst in Rätseln. Was ist das? Das Todesnetz. Und da, das Beil. Das Beil, das mit dir schlief. Das Beil, das schuldig ist am Mord. Sieh nur, oh, zu spät. Halt doch den Stier fern von der Kuh. Im Bausch des Gewandes fängt sie ihn ein, stößt zu mit dem schwärzlichen Beil. Er aber gleitet zurück in das Wasser. Safran gefärbt stürzt mir das Blut in das Herz, wie den Krieger der Schlacht, wenn die Sonne ihm sinkt. Schnell kommt das Verhängnis. O Agamemnon, König, o mein Herr, warum hast du mich Arme nur hierher geführt, doch nur, damit ich mit dir stürbe, oder nicht? Weh doch, die Qual des Sehens reißt mich wieder fort. Verkünden muss ich, was vor langer Zeit geschah. Seht ihr die Kinder da, vorm Haus? So leicht und luftig, wie ein Bild des Traums. Sie sind gestorben, ermordet von verwandten Hand. Und in den Händen tragen sie des eigenen Fleisches Mal, die Eingeweide, die ihr Vater aß. Auf Rache für die Untat, aber sind ein Mann, ein Feiger, kraftlos, ohne Herz, ein Mann, der gern zu Haus sitzt und im Bett sich wälzt. Er sind auf Rache, wie auf Rache gegen meinen Herrn. Der große Meister, der des Priams Stadt zertrat, er weiß nicht, dass die Schmeichlerin, die Hündin, die ihn liebevoll umstrich, sich jetzt schon rüstet, um zusammen mit dem feigen Mann verschlagen bald die Mordtat zu vollenden. Oh, welch ein Frevel! Sie, die Frau des eigenen Mannes Mörderin. Mir ist es gleich, ob man mir glaubt, was tut's. Die Zukunft kommt. In Kürze schon wirst unter Tränen du erkennen, dass ich Wahres sprach. Oh, ich verstand dich gut. Du hast vom Mahl Thyests erzählt, ich weiß. Thyestes, der von seinem Bruder Atreus, Agamemnons Vater, einst die eigenen Kinder als bejammernswertes Mahl. Oh Gott, mich schattert. Die Angst lässt mich nicht los. Da ich die Wahrheit hörte. Nichts erdichtet fand. Doch was das andere betraf, von einem zweiten Mord sprachst du? Da konnte ich deine Spuren nicht verfolgen. Das Ende Agamemnons wirst du schauen. Schweig, Klammervolle! Hüte deine Zunge! Vor meinem Wort gibt's keine Retter. Wenn es gewesen ist, dann ja! Jedoch, es soll niemals geschehen. Du betest, aber sie bereiten jetzt den Mord. Doch welcher Mann wird solche Freveltat begehen? Du hast die Sprüche nicht verstanden, die ich sprach. Wer aber ist der Täter? Das begreife ich nicht. Der Täter? Weh, was für ein Feuer kommt mir brennend nah. Oh, du, Apoll, oh weh, mein armes Los. Zweifüßig schlief die Löwin bei dem Wolf, solange der große Löwe in der Fremde war. Jetzt tötet sie mich, Unglückselige. Sie schärft das Messer ihrem Herrn und rühmt sich noch gerechten Mords, weil ich, Kassandra, seine Beute war. Statt des Altars der Väter bleibt mir nur der Block, der rot sich färbt von seines Opfers warmem Blut. Doch ungesühnt wird unser Tod nicht sein. Ein anderer wird kommen, der uns rächt. Der Muttermörder, der die Täter sühnen lässt. Als Flüchtling und als Bettler heimatlos kommt er zurück, um auf die Frevelmauer des Geschlechts den letzten Stein zu legen. Die Klage seines toten Vaters bringt ihn her. Allein, was stöhne ich jammernd noch? Sie haben Trojas Stadt zerstört. Ich hab's gesehen, wie es geschah. Doch die Zerstörer mussten, wie es Gott gewollt, zugrunde gehen, wie die Stadt zugrunde ging. So gehe ich denn das Letzte zu erdulden, was der Götterschwur bestimmt. Ihr Todespforten, seid gegrüßt. Nur eines bitte ich noch, ein einziges, dass mich der Streich des Todes nicht verfehle, dass ich ruhig sterbe und in Frieden meine Augen schließe. O du Unselige, du weise Frau, gar vieles sprachst du. Doch, wenn du in Wahrheit kennst dein künftiges Geschick, wie kannst du dann so ruhig wie ein gottgetriebenes Tier zum Todesalter schreiten? Die Zeit ist reif, ihr Freunde, und der Tod ist nah. Auch noch die letzte Stunde hat gelicht. Sie ist schon da, und Flucht hat keinen Sinn. O weh, mein Vater. Weh. Deine armen Kinder. Was ist? Warum ergriff dich neue Furcht? Weh. Was stöhnst du so? Das Haus strömt Mord aus. Mord und Blut. Du riechst den Rauch der Opfertiere auf dem Herd. Geruch und Fäulnis wie aus einem Grab. Ich muss hinein. Lebt wohl. Auch drinnen kann ich Agamemnons Los beweinen. Das Leben ist vorbei. Oh, meine Freunde. Jedoch nicht klagen will ich wie der Vogel im Gesträuch, der Vogel, der aus Furcht von Sinnen ist. Du Arme, ich bedauere dich mit deinem Gewissen und deinem eigenen Tod. Noch einmal will ich sprechen, keine Rede, nur den Grabgesang. Dich bitte ich, Sonne am Himmel, im Angesicht des letzten Lichtes, das mir scheint, lass einst die Rächer, die die Mörder töten, auch meiner dann gedenken, einer Sklavin, die man leicht zu töten glaubte, leicht. Und mühelos. O Leben der Menschen, wie rasch doch wendet ein Schatten das Glück. Das Unglück aber löscht ein feuchter Schwamm. Der Name ist getilgt. Und solch Vergessen schmerzt mich mehr als alles auf der Welt. Allen Menschen ist gleich die Gier nach dem Glück. Die unersättliche Gier hat einer auch große Paläste und Güter, die man ihm neidet. Nie sagt er zum Glück. Genug nun. Nicht mehr. Dem Agamemnon gaben die Seligen Troja zu nehmen. Gott geehrt kehrt er nach Hause zurück. Jetzt aber zahlt er mit eigenem Tod für den Tod seiner Gegner. Und neuen Tod schon. Seiner Mörder Tod ruft er herbei. Wer rühmt sich noch? Wer, der das hört? Die Strafe der Götter träfe ihn nie. Seid still! Wer schreit da? Still! Es war ein Todesschrei. Des Königs Klage zeigt uns, dass das die Tat geschehen ist. Jetzt gilt es, klugen Rat zu fassen. Nach meiner Ansicht sollte man das Volk so rasch es geht hierher beordern. Mir scheint es besser, mit gezücktem Schwert in den Palast zu dringen und an Ort und Stelle zu entscheiden. Auch ich bin unbedingt für Handeln. Was hier geschieht, ist Vorspiel nur. In Kürze folgt die Tyrannei. Doch ist mit Sicherheit aus Agamemnons Klage zu entnehmen, dass er starb? Erst wenn wir es wissen, können wir entscheiden. Vermutung ist von Wissen weit entfernt. Das Gleiche meine ich auch. Es gilt zu wissen, wie... Ich kann euch sagen, wie es um ihn steht. Glütenes. Wenn ihr mich hören wollt. Hier, wo ich stehe, ward die Tat vollbracht. Seht ihr das Beil? Sie hat das Beil noch in den Händen. Die Stirn ist ihr mit Blut bespritzt. Und dort, oh Grauen, der tote Herr und seine Sklavin neben ihm. Auf rotem Tuche aufgewahrt. Ich habe diesen Kampf von langer Hand bereitet, denn ich wusste, dass er kommen würde. Reif war die Zeit. Oh, großer Sieg. Ich hab's getan, ich leugne es nicht ab. Mit diesem unermesslich großen Fischernetz hab ich ihn ringsum eingegarnt. Mit einem kostbar bösen Tuch. Dann schlucke ich zweimal zu und zweimal schrie er auf und seine Glieder wurden schlaff. Und als er schon gefallen war, gab ich ihm einen dritten Stoß. Als Dank für jene Götter, die die Toten schirmen. Röchelnd schlug er hin und spie den Strahl des Blutes aus und traf mich. Hier. Mit einem roten Tropfen auf der Stirn. Da hab ich mich gefreut. Gefreut, wie sich die Saaten freuen. Freuen im Mutterschoß, wenn sie der Segen Gottes trifft. So ist es nun, ihr Ältesten der Stadt. Ihr mögt euch freuen, wenn ihr euch freuen könnt, ich aber jauchze laut. Bestünde ein Gesetz, den Toten Opferspenden darzubringen, so wäre es hier gerecht, ja mehr noch als gerecht wäre es hier. So große Becher, Leidensbecher, hat der Mann sein Leben lang gefüllt. Jetzt trank er selbst davon, jetzt ist er tot. Ich staune, oh, du frecher, wegenes Weib. Dass du ein solches Wort noch über deinen Mann zu sprechen wagst! Ihr wollt mich prüfen. Denkt, ich sei ein Weib voll Unverstand. Drum spreche ich ohne Zittern, so wie ihr mich kennt, es offen aus. Das hier ist Agamemnon, mein Gemahl. Von dieser meiner Hand getötet. Meisterlich gelangt das Werk. Und auch gerecht. Wohlan. So ist es gut. Was für ein Gift, Weib. Gift! Das die Erde ernährt. Gift, das das Meer hat erzeugt. Nahmst du zu dir. Verfluchen wird dich das Volk. Verbannt wirst du sein. Rechtlos, ehrlos, schwefellos sein. Verhasst allen Bürgern. Jetzt willst du mich verbannen aus der Stadt. Der Bürger Fluchverwünschung auf mich häufen. Doch damals hast du nichts getan, als Agamemnon meine Tochter opferte wie ein Stück Vieh. Die liebste Tochter, Iphigenie, die er zum Altar schleifte. Und warum? Damit das Heer mit besserem Wind nach Troja segelte. Ihn hast du nicht des Lands verwiesen und er brauchte nicht die Schuld zu sühnen. Mir jedoch bist du ein strenger Richter. Aber drohe nur. Ich bin bereit, mit dir ins Feld zu ziehen. Gewinnst du, kannst du herrschen über mich. Doch siege ich, wirst du im Alter noch Vernunft dir angewöhnen müssen. Allzu stolz ist dein Herz, Clytemnestra. Im Übermaß tönt dir der Mund. Dein Sinn ist verwirrt durch den Mord. Über den Brauen noch lebt dir das Blut. Bald! Bist du allein? Bald wirst du den Schlag mit neuen Schlägen büßen müssen. Sei still und achte gut auf meinen Schwur. Bei der Gerechtigkeit, in deren Namen ich mein Kind gesühnt. Und bei der Rachegöttin, die mir half, den Mann zu töten. Niemals wird die Furcht die Stufen des Palasts erklimmen. Nie so lang Ägist die Flamme meines Herdes schürt. Denn stets und immer da war er mein Freund, mein Helfer und mein Schild. Tod aber ist der Mann, der es gewagt, mit einer Dirne Schimpf mir anzutun. Tod ist auch sie, Cassandra, seine Beute, seine Seherin. Die Bettgenossin, die mit ihm des Schiffes Planken rieb. Jetzt haben sie den Lohn. Denn er ist tot und sie hat sich den letzten ihren Todessang gesungen. Liegt bei ihm. Die Buhlin, die er nahm, damit sie meinem Bett als beigab, meiner Lust als Zukost dienen sollte. Oh, Dämon, Fluch, du sitzt in Atreus Haus. Du herrschst durch Frauenlist. Zerreiß mir noch das Herz. Du sitzt auf dem Leichnam. Dem Raben vergleichbar. Und krächzest schrecklich jammervolles Leid. Jetzt endlich hast du recht gesprochen, du. Da du den Dämon dieses Hauses nennst. Er ist es, der die Mordlust tief im Innern nährt. Und ist ein altes Leid vorbei, schon spritzt der neue Eiter auf. Du nennst ihn auch. Den großen Dämon. Der uns zürnt. Den unersättlichen. Oh, weh. Gott bestimmt, dass alles dies geschieht. Was könnte ohne ihn wohl sein? Was hat er nicht vorher bestimmt? Das Haus, es stürzt. Bald kommt der blutige Regen. Schon fallen die ersten Tropfen. Warte. Bald birst der Palast. Zu neuem Unglück. Und auf neuem Schein. Wetzt sich das Schicksal schon das Messer. Fluch steht hier gegen Fluch. Fluch steht hier gegen Fluch. Und schwer ist die Entscheidung. Schwer ist die Entscheidung. Wer schlug, wird auch geschlagen. Und wer gemordet, fällt. Auf Gottes Thron stehen alte Gesetze. Alte Gesetze. Wer handelt, leidet auch. Auf vieles möchte ich gern verzichten. Wenn ich nur den Mord. Und Wahnsinn fort von hier vertreiben können. Verflucht! Die Mörderin! Aegisth! Du weißt den Fluch nicht aus. Aegisth! Er hilft dir nicht. Aegisth! Sag du dem Volk, was hier geschah. Sprich du von Agamemnons Schuld. Gebüßt hat er die Frevel, die sein Vater einst verübt. Sein Vater, Atreus, dieses Landes Herr, hat seinen Bruder, meinen Vater, den jetzt, der mit ihm um die Krone stritt, aus Land und Stadt vertrieben. Doch Thyestes kam zurück und fleht Abalthar, dass Atreus nicht mit brüderlichem Blut das Land beflecken möge. Atreus, Agamemnons Vater, wie ihr wisst, versprach's und gab ihm Gastgeschenke, eilig mehr denn freundschaftlich. Doch was für Gastgeschenke wohl? Ein Opferschmaus von Stadt, bei dem er meinem Vater dann das Fleisch der eigenen Kinder reicht. Weh, die Finger und die Zehen mischt er mit anderem Fleisch. Mein Vater aß davon. Er aß, du siehst es jetzt, den Fluch, der dieses Haus verdirbt. Als er die jammervolle Tat erkannte, schrie er auf, sank rückwärts, spie die Brocken aus dem Mund und brüllte laut: So geht zu Grund das Atreushaus! Sein Spruch ist jetzt erfüllt. Denn tot ist Agamemnon, und mit Recht habe ich den Mord gewebt. 12 meiner Brüder fielen Atreus Wut zum Opfer. Aber ich, ein Säugling damals, kehrte mit dem Vater heim. Ich wuchs heran und kam zurück. Von fern schon zielte ich auf diesen Mann und spann mit allen Künsten ihm das Netz, aus dem er nicht entweichen konnte. Wie verachte ich den Mann Aegisth, der sich der bösen Tat noch rühmt. Mit Vorsatz also ward der Mord am König ausgeführt. Allein ersannst du diese frevelhafte Tat. Dann merke dir, dass du in dieser Stadt dem Fluch so wenig wie der Steinigung entgehst. Du drohst mir. Du. Ein Wichter nicht zu sein hat, jetzt wo die Macht in meinen Händen ist. Ich rate dir, nicht allzu laut zu sein. Ein Wort von mir genügt schon. Und du schreist. Du Weib, du blieb selbst daheim. Du Ehebrecher hast sein Bett geschändet. Hartest müßig, dass die Männer aus der Schlacht nach Hause kämen. Hattest weiter nichts im Sinn als Mord. Ach, über dieses Wort wirst du bald weinen müssen. Du willst der Herr in Argos sein. Und hast noch nicht einmal gewagt, die Tat, die du ersannst, auch selber auszuführen. Das Amt der Frau ist es zu überlisten. Ich war verdächtig als ein alter Feind, verstehst du nicht? Jetzt aber im Besitze seiner Macht werde ich die Bürger schon im Zaum halten. Wer mir nicht gehorcht, der wird Haft und Hunger bald gefügig machen. Warum? Du feige Seele! Hast du ihn nicht selbst getötet, wie? Warum hat es das Weib getan? Die Schande dieses Landes und der Götterfluch! Allein die Sonne schaut noch auf Orest. Ob er, der starke Held, zurückkehrt einst? Und euer Mörder! Schweig endlich still. Sind das die Wünsche, die du deinem Herrscher bringst? Gleich wirst du sehen. Hier! Wache! Zieh das Schwert! Voran! Auch wir sind gut gerüstet. Haltet euer Schwert bereit! Ich bitte dich, du liebster Mann, lass uns nicht neues Leiden bringen. Sei's genug des Elends. Haltet ein! Kommt! Geht nach Hause! Ehrenwerte Greise, ehe sich ein neues Unglück zeigt. So sollen ungestraft mehr ihre frechen Worte bleiben? Es ist nicht unsere Art, den Feind zu schmeicheln. Oh, warte nur. Noch lange bleibe ich bei euch. Und eines Tages werdet ihr mir büßen müssen. Du irrst dich. Einmal komm zurück zu uns. O Hermes in der Tiefe, toten Gott sei Helfer mir, sei mein Beschützer. Ich bin heimgekehrt. Ich bin's. Orest, der jahrelang das Brot der Fremde der Verbannung aß. Jetzt aber hat der Gott Apoll mich heimgeführt, dass ich den Mord an meinem Vater sühnen lasse. An seinem Grabe rufe ich ihn an. Mein Vater, komme, höre mich. Hier diese Locke war ich, die als Opfer gab. Wehende Fremde war ich, als sie dich begruben, dich hinausgeleiteten. Was aber sehe ich dort? Es sind die Frauen, die im langen Klagezug in Schwarz gekleidet hier zum Grabe pilgern. Was ist geschehen? Traf ein neues Leid das Haus? Nein. Meinem Vater bringen sie die Todesspenden, um die Götter drunten zu versöhnen. Ja, ganz deutlich ist das jetzt. Und dort? Elektra. Ich erkenne sie gut. Die Trauer aber hat sie alt gemacht. O Gott, hilf mir, des Vaters Tod zu rächen. Steh mir bei in dem, was vor mir liegt. Doch es ist Zeit, mich zu verstecken. Da, bei diesem Busch. Gesandt aus dem Palast, komm ich zum Grab. Und unermüdlich weidet sich mein Herz am Leid. Zerrissen ist mein Kleid, die Wangen sind zerkratzt, die Brust geschlagen und die Sinne taub. Denn Glytämnestra träumte diese Nacht, dass einen Drachen sie gebar, den sie im Windel legte wie ein Kind und an die Brust sich hob. Das Tier jedoch sog mit der Milch auch fette Klumpen schwarzen Blut. So träumte sie und gellend fuhr ihr Schrei durchs Haus. Es war Mitternacht. Im perfekten Schlafe schrie sie auf. Vor Schmerz gekrümmt und mit gesträubtem Haar. Aus tiefstem Winkel kam ihr Jammerruf. Erst später stürzte sie ins Mägdehaus und ließ die Seher zu sich kommen. Sie, des Gottes Priester, sagten, dass die Toten zürnten und den Mördern Rache schwören. Und um solches Unglück abzuwenden, soll ich ihnen opfern. Sie besänftigen mit Liebesgaben. Aber sie, die Opfernde, kennt Liebe nicht. Ich fürchte mich zu sagen, was sie mir gebot. Die Opfer waschen ja das Blut nicht ab. Und dunkel bleibt im Haus der Mörder. Das Recht, aber wacht. Den einen trifft es am Morgen, dem anderen bleibt es versteckt im Schoße des dämmernden Lichts, den dritten trifft es im Dunkel der Nacht. Ihr Frauen, gebt mir einen Rat. Hört ihr mich? Einen Rat? Was soll ich sagen, wenn ich diesen Trank auf meines Vaters Grab vergieße? Und mit welchem Wort spreche ich ihn an? Soll ich ihm sagen, dieses Opfer sei von seiner Frau, von Clytemnestra, ihm, dem lieben Mann, geweiht? Oder soll ich schweigen, schmählich, wie mein Vater starb, das Wasser, das die Erde trinkt, verschütten? Soll ich gar die Urne von mir werfen, abgewandten Blicks, und mich entfernen, ohne noch zurückzusehen? Das, meine Freunde, möchte ich wissen. Helft mir, denn ihr kennt mich, und ihr tragt den gleichen Hass wie ich. Verbergt mir nichts im Herzen. Habt vor niemand Angst. Gieß aus den Trank jetzt über Agamemnons Grab. Dann segne seine Freunde. Wen aber nenne ich seinen Freund? Zuerst sich selbst. Und jeden, der Christus hasst. So bete ich denn für dich und mich. Dann bete für Orest. Auch wenn er in der Feinde ist. Orest, mein Bruder. Zu Recht ermahnst du mich. So gieße ich die Krüge jetzt dem Toten aus und rufe meinen Vater. Hab Erbarmen, führe mir Orest zurück ins Haus. Verarmt und elend wandern wir umher. Verkauft hat unsere Mutter uns, verkauft sich selber an Aegisthos, ihren zweiten Mann, der schuldig ist wie sie an deinem Tod. Wie eine Magd werde ich gehalten, und Orest hat man aus seinem Erbe fortgejagt. Doch sie schlecken, schwelgen und verprassen, was du einst mit vieler Mühe erwarbst. Mein Vater, lass mich weiser als die Mutter sein, von reiner Hand, besonnen, ohne Falsch. Den Gegnern aber mag die Rache bald erscheinen. So bete ich. Und gieße jetzt die Todesspende auf dein Grab. Lass rinnen die Träne, lass rinnen die sterbende Flut. Höre, mein Fluss, höre den Trauergesang. Die den Gestorbenen hält, Agamemnon, den Toten. Ihr Götter, da! Elektra! Elektra! Hört, Freunde, was ich hier gefunden habe! Sprich schnell! Denn furchtsam tanzt mein Herz. Ich sehe eine Locke auf dem Grab. Von einem Mann? Von einer Frau? Wer außer mir könnte sie wohl abgeschnitten haben? Ein Trauernder wie wir. Doch jene, denen Trauer ziemte, sind uns Feind. Ganz ähnlich ist die Locke. Welchem Haar? Ganz ähnlich meinem eigenen. Wenn sie so ein Opfer wäre von... Oh, Herr. Sie ähnelt seinem Haar. Es stimmt. Wie hätte der gewagt, hierher zu kommen? Da! Hier zum Grab! Ein zweites Zeichen. Spuren eines Fußes. Ähnlich meinem Fuß. Ein Eindruck. Hier ein zweiter. Da, die Sohle und die Hacke. Ganz genau wie meine Spur. Mein Gott, mir schwindelt. Und es taumelt mir der Sinn. Die Götter, bitte! Dass sie auch den Rest zum Guten führen. Wie das Erste, das du dir erwartest. Von welchem Ersten sprichst du, Fremder? Ich verstehe dich nicht. Du hast vor Augen, was du dir ersehnst. Du weißt, wen ich gerufen habe. Ich weiß. Du sprachst oft von Orest. Und warum bin ich jetzt am Ziel der Sehnsucht angelangt? Ich bin's. Ich, Schwester, bin Orest. Orest! Das glaube ich nicht. Du suchst mich zum Garnen, Fremder. Weh, du lachst mich aus in meiner Not. Doch deine Not ist meine auch. Und lache ich über dich, dann lache ich auch mich selber aus. So bist du's wirklich. Bist Orest. Da du mich siehst, verkennst du mich. Doch als das Haar du sahst, das gleich dem deinen ist, und meinen Schritt mit deinem Schritt verglichst, da sprangst du auf und glaubtest mich zu sehen. Schau her, hier hast du noch den Schnitt des Haars. Dann mein Gewand kennst du nicht mehr. Du hast es selbst gewoben. Das Zeichen hier des Weberschiffs, die eingestickten Bilder. Oh, liebste Sorge deines Vaterhauses. Mein Orest. Beweinte Hoffnung. Des Geschlechtes Ritter. Nun mit eigener Hand gewinnet ihr dein Haus zurück. Du liebes Herz. Orestes. Vierfach mir verwandt. Denn Vater nenne ich dich mit Recht, da Agamemnon und starb. Und auch die Mutterliebe kommt dir zu. Die Liebe zu der Schwester, die geopfert ward. Mein Bruder, der mich einzig ehrt. Nun mögen Recht und Stärke mit uns sein. Und Gott, der Allgewaltige. O Kinder, Retter ihres väterlichen Herzens. Dass nicht ein Lauscher euch vernehme und den Herrscher Nachricht gibt. Sei unbesorgt. Der mächtig große Spruch Apolls wird niemals mich verraten. Er befahl, Gefahr und Not für nichts zu achten. Laut verkündet er das Los, das grauenvolle Los, das auf mich warte, wenn ich nicht die Mörder träfe, wie sie einst den Vater trafen. Der Hass der Rachegötter, die aus väterlichem Blute auferstehen. In jeder Nacht erscheinen sie und lassen dich nicht schlafen. Und sie hetzen dich, sie jagen dich durch die durchwachten Nächte, reizen dich mit Wahnsinn und Entsetzen, treiben den Geschändeten mit Peitsche und mit Stahl aus seiner Stadt. Bis er dann eines Tages entehrt und freudlos ausgedörrt und matt dem Tode leichte Beute wird. Des Gottes Spruch, der schlimmen Prophetie, kommt Glauben zu. Jedoch gesetzt, ich glaubt es nicht. Die Tat wäre dennoch auszuführen. Denn vielfach sind die Winke, die mich treiben. Des Gottes Rat zuallererst, zum zweiten deines Vaters großes Leid. Die eigene Armut des Verbannten auch. Das alles, Freunde, lässt es mich nicht dulden, dass die Bürger, die berühmtesten der Menschen, sie, die Troja einst eroberten, nun diesen beiden Weibern untertänig sind. Großes Schicksal. Mit der Hilfe des Gottes wende ich jetzt alles zum Rechten. Denn Worten des Hasses antworten wieder Worte voll Hass. So will es das Recht, wenn es eintreibt die Schuld. Dem Schlage des Mörders folgt sühnend ein zweiter, ein tödlicher Schlag. Wer handelt, leidet auch. Wer handelt, leidet auch. So ruft es der dreifache, uralte Spruch. Höre, mein Vater, das vielbejammerte Leid. Höre, mein Vater, den Wechselgesang. Die Not der Kinder, sie seufzt dir entgegen. Denn Flüchtige sind wir, Flüchtlinge wir. Und einzig dein Grab, oh mein Vater, nimmt uns noch auf. Nirgendwo Gutes, Schlechtes allüberall. Endet denn niemals wehe, das Land. Wehe, Herrscher, ihr im Totenreich. Seht doch, ihr Flüche, gewaltiger Toter. Seht doch, wie ganz verloren ist, was übrig blieb aus Atreus' Haus. Denn ehrlos sind wir. Heimatlos. Verbannt. Wohin? Mein Gott! Wohin geht unser Weg? Ach. Ein schändlich Schicksal schufen dir die Mörder. Herrlich wehe, starb dein Vater einst. Aber mich, auch dieses sollst du hören, Orest. Mich haben sie entehrt und ausgestoßen aus dem Haus, in einem Winkel, fern dem Herde. Wie ein Hund habe ich die Tage unter Tränen zugebracht. Doch heimlich nur klagt ich im Sinn. Du aber, Bruder, merk es wohl. Und denk daran, wenn's soweit ist. Schließ unser Wort dir tief im Herzen ein, Orest, wo still ist und du nichts vergisst. Wir haben alles dir erzählt, doch jetzt frag deinen Mut. Mit ungebeugtem Sinn allein gelingt die Tat. Denk an das Netz, mit dem sie ihn erwürgte. Denk an das Bein, mit dem sie ihn erschlug. Denk an mein Magdlos, denk an meine Ehre. Denk auch an deine, denk an Schuld. Denk an den Vater. An dich, den Ehebrecher. Denk an die Mörder. Denk an uns! Ich will's! Oh ja! Ich will es tun! Orest, mein Bruder, einzig teures Licht, geschehst zum Guten. Doch zuvor verkünde uns, was wir zu tun, was wir zu unterlassen haben. Mit kurzem Wort. Da ist nicht viel zu reden. Diese hier, Elektra, geht ins Haus, verbirgt in ihrem Sinn, was sie gehört. Sie töteten den Vater einst mit List, und mit der gleichen List sollen Sie jetzt auch zugrunde gehen. Gefangen in dem gleichen Netz, wie es der Gott gebot, Apoll, der niemals eine Lüge sprach. In Reisekleidung als ein Fremder komme ich an. Ich klopfe ans Tor, ich spreche einen fremden Dialekt, der Fokker Mundart, kein Verdacht fällt so auf mich. Doch weil das Haus von bösen Freveln stöhnt, wird mich der Wächter nicht mit gutem Wort willkommen heißen. Also warte ich, bis einer mir entgegenkommt, mit dem ich sprechen kann. He, da, sag ich. Ist es Aegisthos Art, den Wanderer nicht einzulassen, oder ist er selbst nicht da? So spreche ich. Und dann lässt man mich ein. Und langsam überschreite ich die Schwelle des Palasts. Ob ich Aegisthos auf dem Thron des Vaters finde, ob er mir entgegeneilt, mich anspricht, einerlei, bevor er sein Nun, woher kommst du, Fremdling, spricht, schlage ich ihn nieder mit dem Schwert. Die Rachegöttin unersättlich wird dann zum dritten Mal den Becher unvermischten Blutes trinken. Du aber, gib im Hause Acht, Elektra, dass der Plan nicht scheitert. Doch genug jetzt. Denn die Zeit ist reif. Hey! Hey, da, Wächter! Hör doch, endlich ist denn keiner da! Hey, Wächter, nun zum dritten Mal, schließ auf doch! Oder hat Aegisthos die Gastfreundschaft verlernt? Ich höre ja schon, wer ist denn da? Ein Fremder? Und woher? Geh! Melde deinem Herrn, ich brächte Neuigkeiten, doch beeile dich, die Dunkelheit kommt schnell, die Nacht führt ihren schwarzen Wagen schon herauf, und Zeit ist's, dass der Fremde aufgenommen wird am Erd. Es kommt einer, der zu sagen hat, die Frau vielleicht, auch besser noch der Mann. Die Schüchternheit lässt das Gespräch oft stocken, doch von Mann zu Mann gibt's keine Scham, da weiß man gleich, wohin die Rede zielt. Da ist die Herrin selbst. Komm! Fremde! Komm, herein! Bereit steht dir, was man mit Fug erwarten kann. Ein warmes Bad, ein Bett, das schnell den Weg vergessen lässt, und Diener, die dir gern behilflich sind. Doch brauchst du einen Rat, verfolgst du ein Geschäft, das Männersache ist, so rufe ich gern Aegisthos herbei. Zunächst jedoch, erzähl mir, wer du bist. Ich komme aus Phokis. In Geschäften unterwegs. Doch hätte ich euch nicht besucht, wenn mich nicht unterwegs, als ich beladen meine Straße ging, ein Fremder ansprach, der mich nach dem Wege fragte, Strophios. Ein Foker, wie ich im Gespräch erfuhr. Als ich ihm sagte, dass ich geradenwegs nach Argos ging, da bat er mich um einen Botendienst. Ich sollte euch sagen, hieß er mich, Orest sei tot. Er aber, Strophios, wisse nicht, ob ihr Orest nach Argos holen wollt, wenn nicht, ob er für alle Zeit ein fremder fernen Phokis zu bestatten sei. Den Toten, Fürstin, hat in einem Sarg aus Erzmann beigesetzt und seine Asche stumm beweint, wie sich's geziemt. Ach. Ich fluch, Belane. Mein Sohn ist tot? Es tut mir leid, dass ich mich diesem hohen Haus mit keiner Freudenbotschaft angenehm erweisen konnte. Gerne glaubt mir, hätte ich das getan. Denn was ist wohl für einen Fremdling schöner als die Freundlichkeit des Wirts? Jedoch erschien mir frevelhaft, die Nachricht den Verwandten zu verschweigen. Sei still. Du sollst nicht weniger willkommen sein. Die gleiche Botschaft hätte sonst ein anderer gebracht. Doch es ist Zeit zum Schlaf und du wirst müde sein. Dienerinnen, führt den Gast ins Herrenhaus. Ich aber werde mich jetzt mit Aegisthos beraten. Auf! Mägde! Freunde! Dienerinnen! Betet für Orest! Du heilige Erde, du heiliges Grab, geschichtet über den Leib des Königs, geschichtet über den Herrn der See. Agamemnon! Dem Fürsten der Flotte! Jetzt höre! Jetzt hilf! Der Trunk wird geschmiedet! Das Schwert ist gezückt! Den Weg aber weist der Gott in der Nacht! Dort kommt die alte Amme des Orest. Sie weint. Kilissa, wohin eilst du? Welcher Schmerz hat dich gepackt? So schnell es geht, befahl die Königin, soll ich Aegisthos holen. Eilig komme er, um noch genauer das Gehörte zu vernehmen. Weh, die Arge. Vor der Dienerschaft verbirgt sie sich. Jedoch im Innern lacht sie laut und nennt's Triumph noch, was dem Haus Verderben bringt. Wie wird sich erst Aegisthos freuen, wenn er die schlimme Botschaft hört? Ich arme. Ach, das alte Leid hat mich schon schwer genug bedrängt. Jedoch ich trug es. Aber dies bricht mir das Herz. Orest, mein Kind, mein Sorgenkind, das ich von seiner Mutter übernahm und das ich aufzog unter vieler Mühe. Wie oft hat mir sein Schreien den Schlaf geraubt? Wie vielen Kummer nahm ich auf mich? Ach, vergebens jetzt. Denn wie ein kleines Tier muss man den Säugling nähren, weil er schreit und man ihn nicht versteht. Er sagt nicht, wenn er hungrig oder durstig ist, wenn er die Windel nass gemacht. Der kleine Magen ist sein eigener Herr. Voraussehen muss man ständig, was er will. So, oft habe ich mich auch geirrt und musste dann die Windeln waschen. Wäscherin und Amme war ich so zugleich und zog Orestes seinem Vater auf. Umsonst, vergebens. Er ist tot. Doch jetzt gehe ich zu dem, der schuld an allem ist, Aegist. Mit Freude wird er diese Botschaft hören. Wie aber soll Aegisthos kommen? Was befahl sie dir? Was meinst du, wie er kommen soll? Verzeih doch, das verstehe ich nicht. Ob er allein kommt, meine ich, oder ob mit anderen Begleitern. Mit seinen Wachen sollte er kommen, sagte sie. Das, merke wohl, darfst du ihm nicht erzählen. Nein! Allein und unbegleitet soll er nahen, damit man furchtlos mit ihm sprechen kann. Das riecht ihm aus, so schnell es geht. Und freue dich! So schlimme Nachricht, und du jubelst noch. Ich weiß, dass Gott das Böse wenden wird. Noch wie? Orest ist tot. Du Was sagst du da? Was weißt du außer dem Gesagten noch? Geh schnell und führe aus, was man dir sagt. Gut, gut, wenn du es meinst. Und gern vertraue ich deinem Wort. Oh, mein Orest! Ins Joch der Leiden eingespannt wird nun das Kind. Das Waisenkind des toten Herrn. Gib seinem Lauf das Maß. Das Maß gib ihm, mein Gott. In Gleichklang der Ordnung lasse ihn siegen. Den Fluch des Hauses zeuge nicht fort. Du aber, Sohn, sei furchtlos und frei, wenn es Zeit ist zu handeln, wenn das Geschick dich ereilt. Festhalte dein Herz. Rette die Toten, rette die lebenden, Kind. Stimme den Sang eines blutigen Mords. Töte den Schuldigen. Töte ihn rasch. Schon naht er. Hinten öffnet sich. Hier bin ich. Der Fremde, hieß es, hätte eine Botschaft mir gebracht. Nicht sehr erfreulich klang sie uns. Orest sei tot? Ein neues blutbeflecktes Leid für uns Haus, das noch an alten Leiden krankt und sich vergangenen Mords gut zu erinnern weiß. Sagt, ist es wirklich wahr? Vielleicht ist alles nur Gerücht, ein Hirngespinst des Weibes, Lüge, die die Angst gebar. Wir hörten auch davon, Aegist. Doch frag den Fremden selbst. Nichts ist der beste Bote. Gegen das Gespräch von Mann zu Mann. Nun gut. Ich will den Fremden fragen, ob er selbst dabei gewesen oder ob er nur von Ferne ein Gerücht gehört. Ich will es wissen. So, was bleibt mir zu sagen? Wo soll ich beginnen in meinem Gebet? Nee, es geschieht. Schon ist sie geschärft, die blutige Schneide. Vernichtet wird sein, das Haus Agamemnons, wenn Morden siegt. Das Schwert des Aegist. Das Feuer wird brennen. Die Fackel wird leuchten. Die Freiheit erstrahlt. Wenn Orestes erringt den Schatz seiner Väter. Was war das? Schrie nicht jemand im Palast? Oh, lasst uns fortgehen. Lasst uns heilen. Denn das Werk wird nun vollbracht. Oh, Wohin ist Clytemnestra? Was ist geschehen? Was soll hier das Geschrei? Die Toten, sage ich, töten die Lebendigen. Ein Rätselwort, doch ich verstehe es gut. Es tötet uns die gleiche List, durch die wir Mörder wurden. Rasch, gebt mir das Beil. Das Beil, mit dem ich ihn erschlug. Ich kann nicht mehr zurück. Es gibt nur Töten oder Fallen. Dich suche ich! Der Mann ist tot. Engelstaff! Liebster! Innen ist deine Kraft. Du liebst ihn noch, nicht wahr? Nun gut, du sollst im gleichen Grab ruhen. Du sollst den Toten nicht verraten können. Ihn hast du wahrlich sehr geliebt. Doch den, den deine Liebe gelten sollte, hast du gehasst. Halt ein! Mein Kind! Was soll ich tun? Oh Gott, was soll ich tun? Es ist die Mutter. Doch Apolls Befehl. Was soll ich tun, Gott, was? Ich zog dich auf. Jetzt will ich altern auch mit dir. Mit mir in einem Haus, du meines Vaters Mörderin. Das Schicksal geht verschuldet. Und auch an diesem Mord ist Schicksal schuld. Du scheust dich nicht vor deiner Mutter Fluch. Ins Unglück hat sie mich verstoßen. Verstoßen, nein! Ins Haus des Gastfreunds schickt dich nicht. Verkauft, verkauft, warte ich des freien Vaters Kind. Ich schäme mich, dir die Verbrechen aufzuzählen. Sehen Sie nur auf, der Haut des Vaters Frevel nennen. Er kämpfte, doch du bliebst zu Hause. Ein schweres Los für eine Frau, mein Kind, ganz ohne Mann zu sein. Du suchst noch nach Entschuldigung für diese Tat vergebens. Du entgehst der Rache nicht. Ja! Kind, jetzt weiß ich es. Du willst mich töten. Du tötest selber dich, nicht ich. Oh, weh mir! Diese Schlange zog ich groß. Ein guter Seher war, den deine Furcht im Traum. Du hast gemordet. Stirb. Da! Oh. Jetzt aber, da Orest den steilen Gipfel hoher Schuld zu türmen wagt, jetzt lasst uns beten, dass das Auge dieses Hauses nicht erblinde. Bald wieder erscheine das Licht. Die Sonne kehre zurück. Bald falle die große Kette vom Haus. Aufspringe das Schloss. Aufspringe die Tür. Richte dich auf, mein Haus! Richte dich auf, aus dem Staub! Allzu lang war die Zeit, bitter die Zeit, da du am Boden im Elend lagst. Richte dich auf, oh mein Haus! Tod! Sind sie beide! Die Vergeuder, die Tyrannen, Tod des Vaters Doppelmörder. Sie, die stolz auf hohen Thronen saßen, sind nun starr und stumm. Und nur der Schwur blieb ihnen treu. Denn einstmals schworen sie, gemeinsam Agamemnon zu vernichten, um gemeinsam dann zu sterben. Hier. Es ist geschehen. Doch ihr seid Zeugen, dass ich mich mit Recht der Weisung Gottes fügt. Denn schuldig, ach, war meine Mutter, die mit Netz und Beil den Vater einfing und ihn tötete. Und schuldig war Aegist, empfing die Strafe, die den Ehebrecher trifft. Ich preise mich. Ich habe auch Angst. Ich habe Angst vor meiner Tat. Vor meinen Leiden. Vor den Mühen des Geschlechts. Befleckung klebt an meinem Sieg. Und meine Hände sind nicht rein. Keiner der Sterblichen bleibt ohne Schuld. Keiner der Sterblichen bleibt unversehrt. Das Leiden es naht, heute und morgen und immer. Im Wagen sitze ich und die Pferde treiben mich davon. Die Züge gleiten aus der Hand. Wohin? Wohin? Die Sinne peitschen den besiegten Ziel los fort und tief im Herzen sitzt die Angst und fängt zu tanzen an. Solange ich noch bei Sinnen bin, sage ich euch schnell, dass ich die Mutter ganz zu Recht getötet habe, die Vatermörderin, die Gott verhasste. Ja, mit einem Zauberstab berührte mich der Gott, dass er es über mich gewann und wagte. Ihn rufe ich jetzt. Er hat gesagt, ich sollte frei von Schuld sein. Bin ich es getan? Doch ließ ich es. Die Leidensgipfel, die er mir verkündete. Kein Pfeil konnte je sie überfliegen. Seht mich an. Bereit bin ich mit diesen Zweigen und mit diesem Kranz das Heiligtum des Gottes aufzusuchen. Mitten in der Welt. Zum Licht des Feuers will ich schreiten, das man unzerstörbar nennt. Denn keinem anderen Herd befahl der Gott, dürft ich mich nahen. Es war nur gut, was du getan. Du hast die Stadt befreit. Du hast das Schlangenhaupt zerstört. Zum Kleid. Die Schlangenbrudemar. Fort. Nicht mehr bleiben darf ich hier. Was für ein Trugbild, liebstes Kind, erschreckt dich so. Bleib fest. Hab keine Angst. Bezwinge dich. Kein Trugbild. Oh, Entsetzen. Meiner Mutter Rachehunde springen auf mich zu. Noch ist das Blut ganz frisch an deiner Hand. Sieh weg. Sieh nicht die Hände an. Oh, Herr Apollon. Immer mehr. Aus ihren Augen rinnt das grauenvolle Blut. Doch dir ist Reinigung verheißen. Freundlich wird Apoll dir beistehen. Und dann bist du frei von Leid. Ihr seht sie nicht. Ich aber sehe sie gut. Zurück, sie jagen mich. Ich kann nicht bleiben! Dreimal nahte der Sturm. Im Königspalast. Dreimal wankte das Haus. Am Anfang stand das Kindermahl. Das Leid des Elenden Twist. Dann folgte Agamemnons Tod. Im Bad ward er erschlagen. Ein Dritter endlich trat ins Haus. Ein Retter? Mörder? Wer vermag's zu sagen? Wann wird sie gebrochen? Wann endet sie schließlich? Die Macht dieses Fluchs. Apoll allein ist Richter hier. Apoll, der diese Tat befahl. Was? Was soll ich tun? Oh Herr! Was soll ich tun? Apoll! Auf weitem Weg bin ich zu dir geschritten. Aber sie, die Hunde meiner Mutter, sind mir nachgefolgt, die grimmen Weiber, die Erinien. Und selbst in deinem Heiligtum hört ihre Macht nicht auf. Noch schlafen sie. Wie lange noch? Wie unabsehbar ist die Jagd und nicht mehr weiß ich, wie ich ihnen je entgehen kann. Was soll ich tun? Apoll! Nie werd ich dich verraten. Bis zum Ende bleib ich treu an deiner Seite, werde nie vor deinem Feind mich beugen. Da, sie erwachen gleich. Sie treiben dich durchs Festland, jagen dich auf jedem Weg. Sie hetzen dich, wenn du das Schiff besteigst, verfolgen dich in jede Stadt, wo du verweilen willst. Und nirgends Ruhe und nirgends Aufenthalt. Ermatte nicht zu früh, auch wenn sich tausendfach dir Mühe auf Mühen häuft. Am Ende gehe nach Athen, setz dich vor den Altar der Göttin, bete an ihr Bild. Dort wirst du Richter finden, die dir gnädig sind. Mit gutem Wort will ich dir dann zur Seite stehen. Geduld. Bald bist du ledig aller Schuld. Ich war es, der den Mord dir auferlegte. Oh, Herr Apollon, lass mich nicht im Stich. Denn deine Macht ist Bürger der Gerechtigkeit. Vergiss das nie, wenn dich die Furcht bezwingen will. Geh deinen Weg. Rest! Ich fort! Folg ihm! Ihm nach! Fass ihn! Halt ihn fest! Ja, hab sie! Beherrsch ihn! Die Hunde! Helf ihn! Helf ihn! Helf ihn! Helf ihn! Helf ihn! Helf ihn! Herrin! Athene! Auf Apolls Befehl komme ich zu dir und nimm den Frevler gnädig auf. Nicht fluchbeladen, nicht mehr blutbefleckt ist meine Hand. Nein, stumpf und abgerieben ist die Schuld. Verblasst auf vielen Wegen und in manchem Haus. Denn Land und Meer hab ich durchquert. Apollo Spruch im Herzen nahe ich dir und warte auf den Schiedsspruch des Gerichts. Doch weh, wieder sind sie nah, die unermüdlich grimmen Rachegeister meiner Mutter! Hier! Schwestern! Hier! Die Spur! Mutterblut, wehe, floss ja zu Boden. Göttin! Athene! Lass uns die Ehre! Mord und Schändung ist all überall, wenn wir nicht rächen! Göttin! Weise ihn fort! Ein schwerer Schiedsspruch. Du kommst als Flüchtling? Rein und ohne Fehl und makellos für meine Stadt zu meinem Haus. Doch auch die Frauen haben Recht. Und wenn sie nicht den Sieg in diesem Streit behalten, so träufelt Gift und Pest aus dem verletzten Herz. Und unser Land wird krank. Und unsere Saat bringt keine Ernte. So also steht's. Und beides, bleiben oder gehen, bringt uns Schwierigkeit. Doch weil die Sache mir nun übergeben ist, so wähle ich treue Richter aus, verpflichte sie durch feierlichen Schwur. Und diese Satzung gelte allezeit. Doch ihr, ruft eure Zeugen jetzt herbei und bringt Beweise, die euch helfen vor Gericht. Neue Gesetze zerstören das Recht. Wehe, siegt jetzt der Mörder im Streit. Mord führt gleich die Menschen zusammen. Leiden von Kindern geschlagen, harrt bald dann der Eltern. Frei wird der Mord. Die Strafe ist hin. Das Recht aber stirbt. Du, Herold, gib das Zeichen. Halt das Volk zurück! Zu schweigen ziemt sich jetzt. Damit das ganze Volk vernehme, welche Satzung ich für alle Zeit euch zu verkünden habe. Denn nur dann wird auch in diesem Streitfall Recht ergehen. So höret denn. Es soll für alle Zukunft hier der Hügel dieses Tribunals, Areopag genannt, in Ehren sein. So wie ihr heute Recht sprecht über diesen Mann, so sollt auch weiter Recht ihr sprechen. Beugt nie euch der Gewalt. Seid niemals zügellos. Das ist mein Rat an euch. Und eines noch. Entfernt das Ungeheure nicht aus eurer Stadt. Denn wer die Furcht nicht kennt, tut Unrecht gern. Allein die Ehrfurcht macht euch stark. Erhebt euch, Richter, seit des Eides eingedenk, den ihr geschworen habt. Jetzt legt die Steine in die Urne, doch bedacht, denn wenn am Ende weiße Steine mehr als schwarze sind, so ist der Rest befreit, von aller Schuld gelöst. Wenn aber schwarze Steine in der Mehrzahl sind, gebührt den Frauen dort der Sieg, unschuldig ist Orest. Ein drittes endlich gebe ich zu bedenken. Wenn zuletzt die schwarzen Steine gleich den weißen sind, so ist ein Zeichen das von Zeus, dass Menschenwitz und Menschengeist versagt und ihm, dem Höchsten, nur der Richterspruch gebührt. Wenn also Stimmengleichheit sich ergibt, so hat es Zeus bestimmt, dann soll in seinem Namen frei Orestes sein. Nun tut, was eures Amtes ist, und legt die Steine in die Urne. Gut. Jetzt schüttelt sie heraus, damit das Urteil ich verkünde. Lasst die Steine sehen. Apollon. Gott, verlass mich nicht. Ich habe Angst. O meine Mutter, Nacht, sei bei mir jetzt. Was wird sie sagen? Freiheit? Oder Henkers Strang? Was steht bevor? Werd ich vernichtet? Werd ich weiter hoch in Ehren sein? Das Urteil, Bürger, steht von euren Plätzen auf. Orest ist freigesprochen. Da sich für Ja und Nein die gleiche Stimmenzahl ergab, ist der Beklagte frei nach Zeus' Befehl. Athene. Retterin des Atreushauses. Danke. Dem Flüchtigen gabst du die Heimat wieder. Bald schon geht in Griechenland die Rede um. Im väterlichen Hause ist der Mann aus Argos nun. Athene und Apoll befreiten ihn. Ist frei durch Zeus, den dritten, höchsten Gott. Ihr habt mich entehrt! Die Rache ist hin! Dem Unrecht folgen die Menschen! Vertrauen! Besinnt euch! Lasst den Frieden nun in eurer Brust den Krieg besiegen! Ihr seid gekommen aus des Todesreich. Jetzt biete ich euch Heil bei den Lebendigen. Nicht Hass, Nur Huld und Frieden sei von nun an euer Teil. Das Gute segne. Segne unsere Saat. Den Regen segne. Und den Wind, der in der Sonne glanzt, das Land durchfährt. Die Früchte segne und das Vieh, den rechten Reichtum und das Kind im Mutterschoß. Vernichte Frevler, jede Unkraut aus, denn ich als guter Gärtner liebe, wenn das Rechte wächst. Das Haus Athenis nehm ich an. In Ehren halte ich die Stadt, die Zeus bewohnt. Das hohe Bild von Griechenland. Mit gutem Herzen wünsche ich der Stadt ein reiches Feld und schöne Saat, den Schein der Sonne und das Himmelslicht. Den Frieden und den hochzeitlichen Glanz der Liebe. Die Orestie. Nach der Tragödientrilogie von Aeschylus, aus dem Griechischen von Walter Jens. Klytämnestra, Gisela von Kolande, Agamemnon, Heinz Klevenow, Kassandra, Joanna Maria Gorwin, Aegisth, Arthur Menz, Orest, Jürgen Goslar, Elektra, Anneliese Betschart, Bote, Heinz Klingenberg, Bechter, Robert Rathke, Amme, Alice Werden, Diener, Max Walter Sieg, Apollo, Hans Petsch, Athene, Elisabeth Höbart, sowie Gundula Kownatzki, Karin Mommsen, Annette Roland, Otti Schütz, Anna Smolik, Olga von Tonji, Margot Felder, Stefanie Wiesand, Gisela Zoch, Friedrich von Bülow, Otto Collin, Josef Dahmen, Kurt Ebbinghaus, Hans Bern. Thank you.